Boah, was für ein Artikel! Ich kann es kaum glauben, dass er nicht wirklich von dieser Zeitung geschrieben worden ist. Wie hast du das noch angebracht?